Ich bin ein bisschen weg von meiner norddeutschen Gelassenheit. Er ist nicht mehr gelassen. Bernd Lange, der renommierte Handelsexperte und Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel im EU-Parlament, sondern er ist wütend. Das ist wirklich skandalös. Als skandalös bezeichnet der Sozialdemokrat den ungehemmten EU-Export von Überwachungs- und Spionagetechnologie an Länder wie Saudi-Arabien, dessen Kronprinz im Verdacht steht, die Ermordung des Journalisten Khashoggi persönlich angeordnet zu haben. Es gibt wohl eine Software, die heißt Spyware, die eben verschiedene Datenspuren, die man hinterlässt, zusammenfügt. Khashoggi hatte vor seiner Ermordung über den saudi-arabischen Kronprinzen via WhatsApp geschrieben, Salman sei wie ein bestialischer Pac-Man. Je mehr Opfer der saudische Kronprinz fresse, umso mehr Opfer wolle er. Um Regimegegner wie Khashoggi auszuspionieren, ist Saudi-Arabien an Software aus der EU interessiert, die von Skype-Gesprächen bis hin zu WhatsApp-Mitteilungen dann alles erfasst. Diese Software ist ein sogenanntes Dual-Use-Produkt. Sie kann sowohl zum Schutz von Bürgern wie auch zu deren Verfolgung eingesetzt werden. Der Export dieser Spionagesoftware, an der übrigens auch der türkische Präsident interessiert ist, sollte bereits scharf kontrolliert werden, als Bernd Lange zum ersten Mal im EU-Parlament saß, nämlich 2004. Doch die EU-Staaten unterlaufen bisher systematisch dieses Gesetzesvorhaben zur Exportkontrolle, indem sie sich schlicht weigern, ein Verhandlungsmandat für dieses Gesetz zu formulieren. Das finde ich in der Tat ist eine Schande, betont Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Wenn der Export hochsensibler Cyberspionagesoftware aus der EU an repressive Regime weitergehe wie bisher, dann haben wir in der Tat ein Stück weit Blut an den Fingern. Es sind französische Minister, die in Brüssel sehr stark jetzt blockieren. EU-Parlamentarier Bernd Lange hat deshalb den französischen Botschafter in Brüssel kontaktiert und an alle EU-Handelsminister einen Brief geschrieben, wo ich in aller Deutlichkeit diese Schande, die der Rat da produziert, benenne. Doch die Hoffnung ist gering, dass Frankreich seine Haltung ändert und noch vor den Europawahlen im Mai das jetzige EU-Parlament die Chance hat, einem Exportverbot zuzustimmen. Einem Exportverbot für lebensgefährliche Überwachungstechnologie an Länder wie Saudi-Arabien oder die Türkei.